Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter in deinem Kopf, der dich verrückt macht. Yeah. gerade die Türsteher abgestochen. gerade noch ein paar Teile gegönnt. Voll Laser, wie wir abgehen. Des Badesalz in die Venen. Fuck you.